Book 2 68 68 68 Besar, kecil. Groß, klein. Groß, klein. Besar dan kecil. Groß und klein. Groß und klein. Gajah besar. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. Tikus kecil. Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. Gelap dan terang. Dunkel und hell. Dunkel und hell. Malam gelap. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. Siang terang. Der Tag ist hell. Der Tag ist hell. Tua dan muda. Alt und jung. Alt und jung. Kakek kami sudah sangat tua. Unser Großvater ist sehr alt. Unser Großvater ist sehr alt. 70 tahun yang lalu, dia masih muda. Vor 70 Jahren war er noch jung. Vor 70 Jahren war er noch jung. Cantik dan jelek. Schön und hässlich. Schön und hässlich. Kupu-kupu itu cantik. Der Schmetterling ist schön. Der Schmetterling ist schön. Laba-laba itu jelek. Die Spinne ist hässlich. Die Spinne ist hässlich. Gemuk dan kurus. Dick und dünn. Dick und dünn. Seorang wanita seberat 100 kilo itu gemuk. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick. Seorang pria seberat 50 kilo itu kurus. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn. Mahal dan murah. Teuer und billig. Teuer und billig. Mobil itu mahal. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Koran itu murah. Die Zeitung ist billig. Die Zeitung ist billig.